Dann warten wir noch einen kurzen Moment. Da war nämlich gerade eben noch einer. Vielleicht mag der auch noch kommen. Oder ich fang mal ein bisschen normal an. Also Thema ist ja rechtsextreme Kooperation mit Islamisten. Was ja an sich schon paradox ist, weil ja, wenn ich jetzt mal hier diese Bilder zeige, sind wir drei Sachen von Seiten der Rechtsextremisten. Das links oben, die durchgestrichene Moschee mit den beiden Minaretten, ist jetzt nicht pro Köln, das ist eben dieses ja, ubiquitär verbreitete Symbol, dass man gegen Moscheen ist. Und das ist eben von einer NPD-Demonstration. Die NPD ist ja bekannt, ist eine der treibenden Kräfte. Die haben zum Beispiel hier unten links einen Stand mit NPD-Fahne und der iranischen Nationalfahne. Rechts daneben dann Aufmarsch von freien Kameradschaften mit der Palästinenserfahne. Also die Palästinenserfahne wird häufig auch für die Hamas-Fahne gehalten, ist allerdings in dem Fall jetzt bloß die Palästinenserfahne. Das ist ja an sich paradox. Einerseits lehnt man sie ab, will sie hier nicht haben. Andererseits solidarisiert man sich mit ihnen. Das habe ich dann auch noch versucht, etwas ideologisch, also ich habe dann dazu die ganzen Quellen analysiert, die Publikationen, alles, was man so im Internet finden kann. Was ich jetzt nicht durchgesucht habe, ist jetzt das gehackte Blood and Honor Forum. Kommt vielleicht noch, wenn da was Interessantes drinsteht. Üblicherweise spricht man ja immer von Rechtsextremismus, Faschismus, so als einen gewissen monolithischen Block, der eine einheitliche Ideologie hat. Das ist, habe ich jetzt hier mal ein bisschen aufgedröselt. Also nur in drei Blöcke, die jetzt nur für das Thema relevant sind. Es gibt ja noch andere. Also jeweils auf die Quellen, worauf sie sich beziehen, ist einmal Antikapitalismus, dann traditionelle Werte. Also das, was die unter traditionelle Werte verstehen, heißt nicht, dass sie sie leben, sondern nur, dass sie sich darauf beziehen. Beispielsweise haben wir zum Beispiel die FPÖ, die davon redet, von den Almbauern, die ihre Rinder auf die Alm in den Alpen hochtreiben. Also ich habe Jörg Haider noch nie Kühe in die Alpen hochtreiben sehen. Also man sieht da auch wieder, dass Brauchtum einfach nur eine Affirmation ist, vollkommen unbedeutend ist, nur irgendwie in einem Bezug darauf, das sind wir, aber im Endeffekt das nicht gelebt wird. Und das andere, das dritte, habe ich als liberal identitär bezeichnet. Hier im Rahmen der Veranstaltung wird es auch Rechtspopulismus genannt, teilweise auch Fortschrittsfaschismus. Da gehe ich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Also antikapitalistisch, wenn man jetzt zum Beispiel sich da mal die Beispiele anschaut, die ich in der Tabelle genannt habe, da gibt es überhaupt gar keinen. Es gibt mittlerweile von den großen rechtsextremen Organisationen keine, die sich nur darauf bezieht, auf Antikapitalismus. Das eine ist dann, dass sie sich auf die soziale Ungleichheit beziehen. Das heißt, Kapitalismus führt zu Verwerfung und denen möchte man begegnen. Das war zum Beispiel der linke Flügel um Strasser und Röhm in der NSDAP. Andererseits bringen die diesen gesamten Kapitalismus auch gleich in eine Geopolitik hinein. Auch Geopolitik spielt jetzt bei den meisten faschistischen Organisationen keinerlei Rolle mehr. Geopolitik in dem Sinn, man hat hier ein internationales System und dem möchte man sich positionieren, dass man der Größte, der Stärkste ist, auch die gesamte Rhetorik, dass man von außen bedroht wird. Das wird ja zum Beispiel, wie es auch hier dieser Kongress zeigt, der in zwei Wochen stattfindet, dadurch aufgebrochen, dass man von einem europäischen Block spricht, der sich maximal noch irgendwo gegen die USA verwehrt. Aber wie gesagt, einen reinen Vertreter habe ich da jetzt nicht gefunden. Dann die traditionellen Werte, eben, dass alles um die Identität kreist. Das heißt, man eine In-Group konstruiert, zu der man sich zugehörig fühlt, wo er sagt, dass man der angehört. Das sind die verschiedensten Sachen. Üblicherweise wird es einfach nur die Sprache gemacht oder noch einfacher, irgendwie Abstammung, Familie oder was halt da im Pass steht. Allerdings diese Identität, das, was man als Kultur darstellt, dem möchte man auch eine gewisse Authentizität abgewinnen. Das heißt, also Authentizität, so wie es die zum Beispiel die Nouvelle Droite um Alain de Benoist verwendet, stimmt auch nicht von ihnen. Das stammt aus der afrikanischen Antikolonialbewegung, also von den Schwarzen. Was ja schon sehr bemerkenswert ist, wenn sich ein Weißer auf einen Schwarzen bezieht. Ja, für die, die jetzt dazu gekommen sind, ich bin jetzt, nee, das ist schon in Ordnung, war gestern spät, ich weiß. Gut. Also ich bin jetzt noch nicht richtig inhaltlich eingestiegen, ich bin jetzt noch so ein bisschen beim Skizzieren der verschiedenen Typen, der Flügel, wie sie zum Islamismus stehen. Es gibt da ja zwei Flügel. Die einen sind bereit für eine Kooperation, die solidarisieren sich. Die anderen lehnen natürlich alles ab. Und diesen Paradox möchte ich jetzt hier eben auf diesem Weg erklären. Ich bin jetzt hier, habe jetzt die nur kurz vorgestellt, Geopolitik eingegangen. Also es steht ja in Stichpunkten alles dort. Das ist ja auch das ganz Angenehme ist bei der PowerPoint-Präsentation. Auch Authentizität, man hat so eine Kultur, will sich selbst behaupten. Es gibt da, allerdings machen die auch einen Unterschied zwischen den Leuten, die dieser Kultur angehören, also und denen, die sie authentisch leben. Es gibt da Guillaume Fay, ich glaube, er heißt Guillaume Fay aus Frankreich, der sagt, 80% der Franzosen sind geistige Totgeburten, weil sie ihre Authentizität verloren haben. Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch für die Publikation geschaut, ob ich das Zitat noch finde. Deswegen muss man vielleicht nochmal nachprüfen, ob das auch wirklich der Guillaume Fay war. Mit diesen traditionellen Werten, also Authentizität, Identität, kommen natürlich auch gewisse Rollenmuster zum Tragen. Das erste Rollenmuster ist natürlich zwischen Mann und Frau und auch zwischen den ganzen sozialen Hierarchien. Dass man Arbeiter hat, früher Bauern, Intellektuelle, all diejenigen führen in diesem Staat, in dieser Gemeinschaft gewisse Rollen aus, die ja dann auch gleichzeitig mit einer gewissen Hierarchie verbunden sind. Und als Beispiel habe ich jetzt hier angeführt, eben die einerseits diesen antikapitalistischen oder sozialkritische Komponente haben und andererseits zwischen traditionellen Werten stehen eben Alain de Benoist, also hier, der auch sein Buch herausgebracht hat, ich glaube Kultur mit Spannungsfeld der Globalisierung 2001, wo er ja der erste Großintellektuelle war, der sich darin positiv zum Islamismus bezogen hat. Deine Front National, die MPD. MPD ist irgendwo einleuchtend, also ist ja fast allen bekannt, dass die sich irgendwo positiv auf den Islamismus beziehen, also zumindest viele von ihnen. Auch der Front National, der fängt allmählich damit an. Wie gesagt, nicht auf die Araber oder auf den Moslems, sondern auf den Islamismus. Und hier bei diesen traditionellen Werten, da geht dann eben die Trennung auf. Einerseits, da werden dann eben die entsprechenden ideologischen Bezüge hergestellt, auf die ich dann später zu sprechen komme. Und die dritte Gruppe ist dann die liberal-identitäre Gruppe. Die haben ihre Identität, also werden zum Beispiel die traditionellen, konservativen, nationalkonservativen ihre Identität vor sich hertragen, aus dieser Identität alles herauskonstruieren, ist bei diesen liberal-identitären Gruppen, deswegen habe ich auch den Begriff identitär nachgestellt, so, dass die ihre Identität ganz anders konstruieren. Nämlich vor allen Dingen auf dem Weg, wir haben da eine Bedrohung. Wir werden bedroht von den Politikern, die uns ausrauben, die Steuern so erhöhen, die alle korrupt sind, die das Volk ausbluten lassen. Wir haben dann auch noch eine Bedrohung seitens der Moslems, die blonde europäische Frau unter den Schleier zwingen wollen. Also ich wundere mich da auch immer wieder, was für Leute da plötzlich ihren Feminismus entdecken. Also diese ganze individuelle Ebene. Die sagen, diese ist bedroht. Und aus dieser Bedrohungslage, auch aus der Lage der sozialen Ungleichheit, der Ungerechtigkeit, konstruieren die erst ihre Identität. Das heißt, ihre geistig, moralische, aufgeklärte, moderne, westliche Welt. Also, um sie jetzt mal wörtlich zu zitieren. Und das Dritte ist dann, dass sie praktisch alle neoliberale Wirtschaftspolitik zumindest in ihrem Programm haben. Was sie dann tatsächlich machen, sieht ein bisschen anders aus. Ja, stell ruhig gleich deine Frage. Kurze Frage, weil du meintest, dass es bei der NPD einleuchtend ist. Dass die. Gut, da gibt es auch verschiedene Flügel, da hast du natürlich recht. Und bei welchen wäre es jetzt einleuchtend, dass sie dem Islam eher zugewandt sind? Oder dem Islamismus? Bei etwas unabhängigeren Kandidaten von der NPD, wie zum Beispiel Karl Richter. Also darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Ich habe dann auch wörtliche Zitate drin. Ja. Und gerade bei denen findet man dann auch immer die größte Ablehnung. Flams Belang, FPÖ, BZÖ, SVP und Lega Nord. Auch noch schnell ein Exkurs. Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, deswegen mache ich das wirklich ganz kurz. Rechtsextreme Islamkritik oder Moslemkritik. Die baut eigentlich auf zwei Faktoren auf. Einerseits lehnen sie alles ab, was sie als fremde Kultur ansehen. Die haben ihr angestammtes Gebiet und da gehören die hin. Die haben hier nichts zu suchen. Das andere ist das, was ich gerade eben angesprochen habe, das ist die Bedrohungslage. Der Islam expandiert nach Europa. er hebt den Individualismus auf, er ist irgendwie so ein Kollektivobjekt, wo sich jeder darunter scharen muss. Wobei es hier auch noch zwei verschiedene Strömungen gibt. Das sind zum Beispiel dann auch eher Nationalkonservative, die sagen, der Islam, Islamismus, also die machen da auch gar keine Trennung, Islam hat seinen Missionsauftrag und deswegen bedroht er uns und deswegen müssen wir uns zurückdrängen. Das geht dann historische Exkurse bis zur Reconquista in Spanien, bis zu Türkenkriegen auf dem Balkan. Und auch, was Islamkritik nicht ist, auch das haben wir schon gehört, eine Emanzipation von Moslems, von konservativen Verhältnissen und Unterdrückung spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Für die ist es scheißegal, wenn der Türke seine Frau in der Türkei schlägt. Wenn es hier schlägt, erst dann haben sie ein Problem. Das stimmt nicht ganz. Sagen wir mal, die Form der Unterdrückung, die du beschreibst, das stimmt. Aber die nützen doch zum Beispiel, die sagen, ihr Türken werdet durch die USA unterdrückt. Euer Glaube in der Türkei wird durch die USA unterdrückt. Also sie nehmen, sagen wir mal, die USA unterdrücken tatsächlich irgendwie auch die Türkei, dann nehmen sie das zum Anlass, um das aufzuwerfen und sagen, dagegen müsst ihr eure traditionellen Werte verteidigen, so wie wir Deutsche uns gegen die USA verteidigen müssen, so müsst ihr euch eure islamische Kultur verteidigen. Insofern versuchen die, was daraus zu machen, nämlich im Sinne pro-deutsche Dazu habe ich jetzt wirklich nichts in den Quellen gefunden. Also ich habe, was die NPD zum Beispiel macht, sie spricht eher das Thema Palästina an, aber dazu dann später mehr. Was sogar auch noch der Fall ist, wir haben ja dieses Konstrukt eines authentischen Ausdrucks des Glaubens. Was ja die ganzen Faschisten machen, ist ja, ihr Islamisten, ihr repräsentiert den Islam. Das, was ihr macht, ist der wahre Islam. Also an sich ist das ja Werbung frei Haus. Die erkennen die an als authentischen Ausdruck. Das sind auch die, mit denen sie dann reden werden. Und jetzt kommen hier diese ideologischen Bezüge, die sie aufstellen. Der erste ideologische Bezug ist zum Beispiel, wir leben in einer degenerierten Gesellschaft, die nur auf Materialismus beruht, die nur darauf beruht, dass jegliche soziale Beziehung durch Konsum, durch Geld, durch Arbeit und so weiter Ausdruck findet. Und dass die Kultur, die authentische Kultur eben ihr selbst verloren hat. Im Duktus der Islamisten, also ich habe jetzt hier mal Begriffe, Jamaat-e-Islami, das ist eine der größten pakistanischen, auch bangladeschischen Islamistenparteien genommen, bei denen hört sich das anders an. Das ist dann der Materialismus ist die konsumbesessene Pornokratie. Einerseits der Konsum, der reine Materialismus, der dann eben zum Verfall der Sitten und Werte führt. Und zwar innerhalb der westlichen Welt, als auch in dem, was sie dann als islamische Welt sehen. Und bei den Muslimbrüdern, also die in den 20er Jahren in Ägypten gegründet wurden, gibt es diesen anderen Begriff, nämlich Jahiliya. Während sich konsumbesessene Pornokratie nur auf den Materialismus bezieht, sagt Jahiliya, die Moslems, die jetzt leben, sind nur Moslems deswegen, weil sie so sozialisiert wurden. Das sind Traditionsmoslems, das sind Kulturmoslems. Denen fehlt die wahre Erkenntnis zu ihrem Glauben. Und hier setzen sie auch an, um einen wahren Glauben, eine wahre Gläubigkeit, wahre Frömmigkeit wieder in Gang zu setzen. Die auch hier das Credo haben, die Erkenntnis von Gott, also Tauhid, ist das Allerhöchste. Nur derjenige ist ein Moslem, der auch diese Erkenntnis durchlaufen hat. Und jetzt auch mal ein Zitat von Seiten von Andreas Mohlau, der schreibt für Deutsche Stimme Junge Freiheit, der wörtlich sagt, etwas mehr Kopftuch als Frage einer züchtigen Kleiderordnung stünde manch deutschen Mädel schon gut zu Gesicht. Also das hier nur als Beleg, wie dieser ideologische Bezug dann tatsächlich hergestellt wird. Das findet sich auch in vielen anderen Publikationen, aber das hier jetzt eben als ein einzelnes Beispiel. Das könnt ihr alle lesen oder soll ich es ein bisschen vergrößern? Okay, zweiter ideologischer Bezug ist die Selbstbehauptung. Wir haben ja die ganze Zeit von Rechtspopulismus gesprochen, das ist zum Beispiel etwas, was nicht aufgetaucht ist. Nämlich die Selbstbehauptung dessen, was sie als authentische Kultur bezeichnen, sich selbst als authentische Kultur zu erhalten. Einerseits gegenüber dem Materialismus, andererseits dann gegenüber äußere Effekte, äußere Einflussfaktoren. Das ist von Jürgen Ganzel, der sitzt in Sachsen im Landtag. Ganzel selber sagt, der Islam bedroht uns, der hat hier nichts zu suchen. Allerdings sieht er hier diese authentische Kultur, stellt diesen ideologischen Bezug her und sagt, naja, an sich ist sie uns gar nicht so fremd. Abgesehen davon, dass es eine andere Kultur ist natürlich. Als größtes Integrationshindernis gilt derweil der Islam, weshalb man vielen orientalischen Landbesetzern bis zum Tag ihrer Rückführung nur viel Koranfestigkeit wünschen kann. Für die Multikulturalisten sind Islamisten längst so etwas wie Spielverderber geworden, die sich einfach nicht in die Dekadenzgesellschaft des Westens einschmelzen lassen wollen. Der Islam bindet die Fremden zu einem großen kulturellen Kollektiv zusammen, das seine Angehörigen vollständig vereinnahmt und die unaufhebbare kulturelle Differenz zum Gastland unterstreicht. So wirkt die Lehre des Propheten Mohammed in Europa als positive Anleitung zur Selbstghettoisierung der Gläubigen und zum Verzicht auf Mischehen mit Ungläubigen. Damit leistet der Islam zweifellos einen wichtigen Beitrag zum ethnobiologischen Erhalt auch der Deutschen. Sag ich das ausgelassen? Man muss ihre islamische Identitäts- und Glaubensgemeinschaft möglichst möglichst intakt bleiben, damit es nicht zu kulturellem Einheitsbrei und Völkervermischung kommt. Also auch hier die zahlreichen Vokabeln, die ihr verwendet, die Landbesetzer, die Fremden, die hier sind, oder auch Gastland. Das heißt, er sagt ja selbst, die gehören nicht hierher, die gehören in ihr eigenes Land, was auch immer er darunter verstehen mag. Und es ist toll, dass die nicht in dieser westlichen Dekadenzgesellschaft aufgehen wollen. Kannst du die Quellen mal präzisieren? Also wo das stand? NPD Sachsen. Stand das in der Deutschen Stimme oder hat das im Steht im Internet. Steht bei der NPD im Internet. Website. Ja, genau. Ich frage mich halt nur nach, wenn ich das nachrecherchieren will, welche konkrete Quelle. So, einfach. Ja, das habe ich am Anfang schon gesagt, da musst du eben pünktlich kommen. Der dritte ideologische Bezug ist die Geopolitik. Das heißt, Geopolitik wird im Wesentlichen so verstanden, es gibt die bösen USA jüdische Yankee-Imperialismus, der versucht, alles zu vereinnahmen, unter einem Hut zu bringen, um damit vor allen Dingen die ökonomische Weltherrschaft anzustreben. Die USA sind die dominante Macht, die Europa kolonialisieren und Marionetten eingesetzt haben. Die auch sagen, wir in Deutschland sind von den Alliierten besetzt oder von den USA besetzt, die haben ihre Atomraketen stehen. Und dahinter stehen natürlich wie üblich die Juden. Das sagen die natürlich auch. Hier die Juden, die USA haben den Juden mit Israel einen Staat gegeben, den unterstützen sie. Eben um da so ein Stachel im Fleisch der Moslems zu haben. Und als Gegenmaßnahme, und das ist dann vor allem der Bezug, der da gezogen wird, ist der Kampf gegen USA und Israel. Was wir natürlich haben, also es sind natürlich nur diese ganzen affirmativen Plattitüden der NPD. Ich habe noch keinen einzigen NPDler gesehen, der zum Flughafen Ramstein geht und dort einen Selbstmordanschlag verübt. Also das ist nur so Gewäsch. Diesen Kampf führen wir im Moment, wenn man von diesem Kampf ausgeht, also diese Wahnvorstellung von diesem Kampf, den führen ja im Moment Islamisten und darauf beziehen die sich. Das nennen die dann auch noch Selbstbehauptung oder Verteidigung. Der vierte ideologische Bezug ist Antisemitismus. Also traditionell eines der größten Feindbilder unter zumindest Nationalkonservativen ist ja das Feindbild Jude, eben die totale Ablehnung der Juden und des Staates Israel. Ihr kennt ja die verschiedenen Formen, die das annimmt. Der Antisemitismus in Form von Diskriminierung, von Revisionismus, auch die Behauptung, die Juden stehen hinter allem, planen eine große Weltverschwörung. Auch so Sprüche wie, naja, die Juden kontrollieren die Wirtschaft, aber die Juden sieht man nicht. Die sich ja auch ganz ähnlich in vielen islamistischen Zeitungen oder auch unter ganz normalen Moslems finden. auch hier die Gegenmaßnahme, Juden bekämpfen. Das, und das heißt ja im Wesentlichen für die NPD, auch für viele andere, Solidarität mit dem Iran, der Hamas, der Hisbollah. Die kämpfen gegen Israel, also gegen die Juden. Und deswegen ist deren Kampf gerechtfertigt und ist zu unterstützen, zumindest in Lippenbekenntnissen. Entschuldige, das Argument, dass die Nazis nicht nach Rammstein gehen, ist schon sehr vordergründig, oder? Naja, das ist an sich nur ein Lippenbekenntnis. Es ist so, wie wenn heute ein Linker sagt, man müsste irgendwie mal den Staat zerschlagen und du wirst ihm vor, warum nimmst du nicht das Gewehr und gehst auf die nächste Polizeiwache? Ist das doch keine Kritik? Nein, das ist so, das unterschätzt man die Nazis. Die Nazis, denen geht es wirklich um Kampf in den USA, weil sie für deutsche Interessen das tun. Ja. Die sind aber nicht dumm, die wissen doch, dass in Palästina und in anderen Ländern dort eine Massenbewegung im Gange ist, die ganz was anderes ist, als wenn hier 100 Nazis irgendwie rumrennen. Trotzdem darf man es nicht unterschätzen, was die hier machen, weil die arbeiten hier auch an der Massenbasis. Ja, klar. So. Insofern ist solch so Argumentation, wenn ihr so gegen die USA seid, dann geht doch nach Rammstein, das ist unsinnig. Ja? Das ist so wie früher, wenn man der NSDAP vorgeworfen hat, ihr tut gar nicht Versailles zerreißen, ihr seid Erfüllungsgehilfen von Versailles. Was haben die Nazis gemacht? Die haben Versailles zerrissen, aber wie? Mhm. Also deshalb finde ich solche Nebenargumente, die klingen erstmal immer ganz hübsch, man hat einen Lacher auf seiner Seite, aber es ist ein Eigentor. Naja, um den Lacher ging es mir gar nicht. Es ging tatsächlich darum, dass das nur Lippenbekenntnisse sind. Denen geht es ja auch gar nicht darum, wie es den Moslems geht. Das ist denen alles scheißegal. Denen geht es nur um darum, die USA oder was sie sich in die USA rein fantasieren, dass sie hier ihr Feindbild haben, ihr Feindbild pflegen sie, aber sie machen nichts Konkretes. Sie beziehen sich nur auf die konkreten Aktionen der Islamisten. Tja, ich bin auch nicht von der K-Gruppe. Und ja, jetzt, wenn man von der Kooperation spricht, einerseits hat man da einen ideologischen Bezug, andererseits dann die organisatorischen Beziehungen. Mehr oder weniger glücklicherweise haben wir keine richtig festen, grundlegenden Beziehungen, die irgendwie strategisches Format angenommen haben. Das war teilweise in den 80er Jahren so mit der Wehrsportgruppe Hoffmann. Jetzt ist es sind es eher nur Vortragsreisen, was ja auch schon schlimm genug ist. Wir haben hier nur einzelne Initiativen. Wir haben zum Beispiel Karl Richter, der ja, glaube ich, hier auch von Prökollen ein Gründer war. Der sitzt im Moment in München im Stadtrat für die Bürgerinitiative Ausländerstopp. Dann haben wir Alain de Benoist von der Nouvelle Droite, auch großer Intellektueller mit einem enormen Einfluss, zumindest in Frankreich, auch in Italien. Dann Alfred Mechtersheimer, der früher in der Friedensbewegung sehr aktiv war, Kampf gegen Atomtod, und der jetzt heute eine deutsch-arabische Friedensgesellschaft aufgemacht hat und hier irgendwie was von der Nation fabuliert, und die Islamisten seien da dieser originäre, authentische Ausdruck einer islamischen Kultur. Und auch, das führt dann zum Beispiel Claudio Muti, nicht weil er jetzt publizistisch oder sonst wie so aktiv wäre, aber nur als Beispiel, der sogar zum Islam konvertiert ist, um da seine Nähe auszudrücken, oder weil er da eine neue Glaubensbegeisterung gefunden hat, die alle hier vor allen Dingen publizistisch sehr stark aktiv sind. In diesen Publikationen geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine gemeinsame Strategie zu entwerfen oder die tatsächlich umzusetzen. Es gibt zum Beispiel keine gemeinsame Strategie, die einerseits einen Angriff von der Hamas in Israel, dann von der Taliban in Afghanistan, von der Jamaat-e-Islami in Pakistan oder dann von Rechtsextremen hier in Europa umfasst. Sowas gibt es nicht, zum Glück. Weil diese Anlässe eigentlich nur Vorträge sind. Was dort rauskommt, ist die gemeinsame Agitation gegen Juden, gegen die USA. Eben das Beispiel der Revisionismuskonferenz in Teheran, wo dann auch die Islamisten selber auf die zugehen. An sich nicht wegen der Außenwirkung, sondern nur, um das zum Beispiel an das iranische Volk weiterzugeben, um die da einzulullen. Hier, schaut her, wir legitimieren jetzt den Staat Israel, diesen Holocaust, den hat es gar nicht gegeben oder er war gar nicht so schlimm. Und wenn es diesen Holocaust gegeben hat, dann sollen die doch einen jüdischen Staat irgendwo in Europa machen, weil die ja dran schuld sind. Also alles eher anlassbezogene Kooperation. Es gibt dann allerdings auch Arbeitskreise zur Integration. Es gibt ja diese ganzen, dann auf einer überparteilichen Ebene sind es dann die Integrationsgipfel. Und dann gibt es auch die Arbeitskreise innerhalb der Parteien. Im Front National gibt es den genauso wie bei der FPÖ, BZÖ, die dann alle auch mit Moslems besetzt sind, die irgendwo in der Nähe von Islamisten sind. Also beim Front National sind es Leute von FIS und Jia. Und der mehr oder weniger der festeste, wirklich strategische Zusammenarbeit war in den 80er Jahren die Wehrsportgruppe Hoffmann. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hat sich gegründet im nördlichen, also immer in Franken, im nördlichen Bayern. Musste dann 1980, nachdem sie verschiedene politische Morde in Deutschland verübt haben, flüchten, sind in den Libanon gegangen, haben im Libanon Bürgerkrieg teilgenommen. Am Anfang zuerst auf der Seite christlicher Milizen. Nach dem Einmarsch der israelischen Armee waren sie dann zuerst bei der Amal-Miliz, das ist eine schiitische Miliz, allerdings eine rein säkulare Miliz. Und dann sind sie zur Hisbollah-Miliz gegangen. Allerdings dann ab den 90er Jahren hat das Ganze abgeflaut im Libanon mit dem Bürgerkrieg. Das sind dann viele von denen in den Jugoslawienkrieg, haben auf der Seite von Kroatien gekämpft. Dann interessanterweise auch gegen die bosnischen Muslime. Das ist jetzt natürlich alles nur eine Seite, nämlich das, was Rechtsextremisten wollen. Dann haben wir natürlich auch die andere Seite der Islamisten. Da lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. Das eine sind Einzelakteure, das andere sind dann Großorganisationen, also ich nenne sie jetzt einfach Großorganisationen. Einzelakteure sind Ahmed Huber, der ist jetzt verstorben, hat in der Schweiz gelebt, der sich zu gemeinsamen Vorträgen mit denen getroffen hat, der sehr rege aktiv war, der allerdings auch so breit gestreut war, dass er selbst vor der CDU gesprochen hat. Und bei dem es immer darum ging, um islamische Werte, was ist der Beitrag der islamischen Werte, um diese degenerierte Gesellschaft wieder wertekonform auszurichten. Dass türkische Jugendliche nicht irgendwo rumhängen, kleinkriminell werden, dass sie was Anständiges anziehen. Teilweise geht das dann auch hin zu Frauengewalt, dass er sagt, ein richtiger Moslem, der schlägt seine Frau nicht, weil es in der Religion keinen Zwang gibt. Dann überwiegt dann auch bei Großorganisationen gibt es eigentlich nur Teheran, also ich habe es jetzt hier mit Mullahs abgekürzt, dieses Mullah-Regime, das anlassbezogen Rechtsextreme einlädt, eben zu ihrer Revisionismuskonferenz. Denn es war auch 2001 so angedacht, eine ähnliche Revisionismuskonferenz im Libanon abzuhalten, da hat die Hisbollah geladen. Aus dieser Konferenz wurde dann nichts. Allerdings eine wirklich strategische Kooperation, dass man programmatisch zusammenarbeitet, dass man politisch irgendetwas umsetzt, wird mit Rechtsextremen nicht eingegangen. Und zwar liegt das einfach daran, dass man eine Kooperation nur mit Entscheidern eingeht. Ich bringe dazu dann später einige Beispiele. Und Rechtsextreme sind in fast allen Ländern unbedeutend, politisch, gesellschaftlich unbedeutend. Islamisten können darauf zurückführen, dass sie in vielen Ländern den herrschenden Diskurs vorgeben, dass sie vielfach politisch verbandelt sind. Wenn sie zum Beispiel in Ägypten eine Kampagne starten gegen Homosexuelle, dann können die sagen, Mubarak, der macht nichts gegen Homosexuelle, das ist ja praktisch kein Moslem mehr. Da können die hetzen, agitieren. Also was macht Mubarak? Er sperrt einfach mal 200 Homosexuelle ein. Und dazu mal drei Beispiele. Akpartisse, eben Türkei, Muslimbrüder, transnationales Netzwerk. Und dann eben noch Jamaat-e-Islami. Also zuerst die Akpartisse, die hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, in Holland, auch in Belgien, großen Einfluss hat über Milli Görüs. Also ist ja Başbakan Erbakan, war der große Vorsitzende der verschiedenen islamistischen Parteien in der Türkei, bis sie dann irgendwann immer wieder verboten wurden und er wieder im Gefängnis saß. Und ich glaube, sein Sohn oder sein Schwager hat er hier in Deutschland in die Milli Görüs eingesetzt. Und die Akpartisse ist da natürlich hier der Nachfolger von den verschiedenen islamistischen Parteien Erbakans, die da hervorragende Beziehungen haben zu Milli Görüs. und die ja auch über Diyanet, also Diyanet ist die türkische Religionsbehörde, die früher nur ein Kontrollorgan war, jetzt allerdings tatsächlich islamischen Schulunterricht mitfinanziert, die sich um Imam Hatip-Schulen, also Imam Hatip war ein Islamist, der so teilweise spirituell, philosophisch argumentiert hat und der viele Kultureinrichtungen in der Türkei vor allen Dingen für arme Leute aufgebaut hat. Das wurde nämlich von denen sehr stark angenommen, weil die nämlich damit zum ersten Mal die Chance hatten, in den Genuss von Bildung zu kommen. Und gleichzeitig wurden sie dann eben darüber dann auch indoktriniert. 1980 gab es den Putsch in der Türkei, als Kenan Evren die Regierung weggeputscht hat. Und jetzt hatte er natürlich das Problem, dass er nur das Militär hatte, allerdings irgendwie eine Transformation zustande bringen wollte. Und so eine Transformation, die den Staat stabil macht. Dazu hat er sich einerseits dann Wirtschaftsliberale gesucht, andererseits eine gesellschaftliche Kraft. Und das waren sehr stark Islamisten. Also man muss sich das mal vorstellen, ein türkischer Militär, der dann mit Islamisten kooperiert, der hat dann auch diese ganzen Imam Hatip-Schulen anerkannt. Den Abschluss gleichgestellt zum Gymnasialabschluss. Und die werden auch über Diyanet mit organisiert, koordiniert, finanziert. Und die treten hier auf, in Deutschland dann vor allen Dingen, wenn es darum geht, um Integration. Dann hauen die ihre Publikation raus, schicken ihre Redner herum, treten im Fernsehen auf. Die kommen dann in die Integrationsgipfel. Und was es denen geht, ist natürlich klar, denen geht es nicht. Ohnehin dieser Begriff Integration sehr schillernd, man weiß nicht so recht, was es bedeutet. Für die bedeutet das natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, einen islamischen Religionsunterricht zu kriegen, wenn wir die Möglichkeit haben, Imame auszubilden, dann soll das nach unserem Lehrprogramm funktionieren. Und das ist deren Interesse. Eine Frage. Ich meine, der türkische Staat macht mit diesen Islamischen doch dasselbe wie der Deutsche mit den Amtskirchen, oder? Ist das ähnlich? Mittlerweile ziemlich ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, also es werden teilweise Imame bezahlt. Es wird der Bau von Kulturzentren. Also an jede Moschee. Moschee wird ja bei uns eigentlich immer nur als Gebetseinrichtung angesehen. Es sind ja auch Vielzahl an Kultureinrichtungen dabei. Räume für verschiedene Kleingruppen. Auch Kinderbetreuung ist dabei. Islamische Kindergärten sind dabei. Ja, eben. Was zum Beispiel noch fehlt, sind Altersheime, die ja auch bei uns geführt werden. Also das ist ziemlich ähnlich. Eben seit 1980 ist das so. Auch Akpartisse, woran man deren strategische Ausrichtung erkennt. Die wollen ja mit den Entscheidern sprechen. Entscheider, die ihnen natürlich irgendwie ideologisch nahestehen. Ideologisch viel näher würden ihnen teilweise wegen dieser ganzen Selbstbehauptung und geopolitischen Kram eher die Rechtsextremen stehen. Aber die sind unbedeutend. Deswegen gehen sie eben lieber zu den Konservativen, also hier die CDU. Und die sind auch, haben jetzt, glaube ich, seit 2005 den Beobachterstatus in der Europäischen Volkspartei. Das ist im Europäischen Parlament eben die Fraktion der Konservativen, also CDU und so weiter. Ich habe noch mal eine Frage zu Diyanet. Das ist doch diese Kontakt. Können wir das nach hinten? Ja, das weil das jetzt gerade bei Diyanet war. Ich weiß nicht, wann das nachher noch kommt. Nee, ja, okay, dann sagt. Aber sprich lauter. DITB, oder DITIB, ne? Das ist doch diese Schiene, ne? Diyanet wird doch noch. Also, diese türkische Religionsbehörde. Die türkische Religionsbehörde. Du musst lauter sprechen. Die türkische Religionsbehörde wird doch immer benannt, dass die halt mit DITIB. Das ist doch jetzt hier mit der genau. Jetzt frage ich mich, wenn es hier in Köln in die Moschee geht und du von Diyanet, der Religionsbehörde, sprichst, dass dann der Link zu der Moschee da irgendwie nicht. Ich wundere mich gerade. Weil Diyanet macht ja nur, die betreiben die nicht selber. Die geben nur den verschiedenen Vereinen Geld, damit die das betreiben. Ja. Die verteilen nur das Geld. Mhm. Ja. Aber das Problem ist an Diyanet. Es gibt da, auf Diyanet haben zwei Gruppen Einfluss. Das eine ist das türkische Parlament, das andere ist der Nationale Sicherheitsrat, also das Militär. Und die schauen natürlich auch darauf, wo das Geld hinfließt. Also das kann man deswegen nicht so pauschal sagen, dass da jetzt eine über diese drei Verbindungen dann direkt vom Milliger. Das hört sich allerdings bei dir so an. Nee, ich wollte es ja von dir wissen. Ich habe ja keine Ahnung, ich frage dich ja nicht. Also DITIB ist an sich Verein, ein Zusammenschluss. Im Gegensatz, Milli Görres ist einfach nur ein Export von türkischen Islamisten. Die haben ihre Organisation aus der Türkei und die wollen die hier durchsetzen. DİTİB hat sich hier aus verschiedenen türkischen Kulturzentren und Moscheevereinen gebildet. Also es ist allein schon vom Aufbau her sehr viel heterogener. Da muss man dann tatsächlich den jeweiligen Verein anschauen, um zu wissen, was der macht. Um eben rauszufinden, geht es denn jetzt nur um ihre Frömmigkeit oder geht es denn darum, ihren Islamismus zu verbreiten? Dann auch die zweite strategische Ausrichtung von einer anderen Gruppe sind die Muslimbrüder, also Ikhwan al-Muslimun, wurden in Ägypten gegründet, sind in Ägypten allerdings eher ausgegrenzt. Zum Beispiel gab es ja vor einigen Jahren da Kommunalwahlen und man sollte sich ja eigentlich meinen, wir haben da in Ägypten eine komplett korrupte Regierung mit übelsten Menschenrechtsverletzungen gegen eigentlich alles. In Saudi-Arabien in Ägypten kann man alles außer die Regierung kritisieren. Wenn man die Regierung kritisiert, dann ist das gesundheitlich alles andere als förderlich. Es ist auch so, dass alle möglichen an Universitäten, selbst dort irgendwo politische Kommissare rumlaufen, alles beobachten, sodass zum Beispiel auch in den Universitäten selber unter Studenten keine richtigen Diskussionen in Gang kommen. Also es gibt auch da den berühmten Spruch, wenn drei Leute sich über Politik unterhalten, ist einer vom Staat. Die sind in Ägypten eher schwach. Die sind über die Hamas in Palästina stärker und am allerstärksten sind sie in Saudi-Arabien. Als sie nämlich in den 50er, 60er Jahren in Ägypten verfolgt wurden, sind die alle nach Saudi-Arabien, sind dort sehr stark an den Universitäten Medina und Jidda vertreten. Man sagt zum Beispiel nach dem ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der Muslime, Nadim Elias, dass der eben über seine universitäre Ausbildung ein Muslimbruder ist. Und auch die sind an sehr vielen Integrationsgipfeln beteiligt. Was man auch, also ich kann es jetzt nicht belegen, aber was auffällt, wenn man in den Verfassungsschutzbericht schaut, die ohnehin schon relativ hohl ist und die auf Muslimbrüder kommen, dann sprechen die Muslimbrüder in Ägypten an, in Palästina, in Jordanien, vielleicht noch in Algerien. Muslimbrüder in Syrien, die sich gegen die syrische Regierung mehr oder weniger kämpfen, die untergraben. Muslimbrüder in Saudi-Arabien, die den allerstärksten Zweig dort bilden, die auch über die saudische Entwicklungshilfeministerien in viele andere Länder kommen, die werden komischerweise nicht genannt. Ich weiß nicht, hat der Verfassungsschutz darüber keine Erkenntnisse oder werden die da absichtlich vorgelassen? Und die sind an sehr vielen Integrationsgipfeln beteiligt. Sie sind zum Beispiel auch so breit aufgestellt, dass wahrscheinlich Tariq Ramadan, selber Mitglied der Muslimbrüder, auch von Hassan Al-Banna, entfernter Verwandter, der in der Schweiz lebt, der ist ja auch an vielen Globalisierungsrunden beteiligt. Der war Paris 2002 beim Europäischen Sozialforum, hat dort versucht zu erzählen, was die Globalisierung seiner großartigen Kultur, seinem Islamismus antun würde. Okay, danke. Auch hier sieht man wieder die strategische Ausrichtung. Man geht auf die gesellschaftlich relevanten Kräfte. Und das sind Rechtsextreme eben nicht. Und das dritte ist die Jamaat-e-Islami. Hat sich noch im Kolonialreich der Engländer in Indien gegründet. Ist in Südasien sehr stark verbreitet. Pakistan waren sie jahrzehntelang mit an der Macht. Bangladesch regieren sie seit 20 Jahren mit. Die sitzen in England in zahlreichen Integrationsausschüssen, sind dort mit zwei anderen Gruppen verbunden. Darauf können wir später eingehen. Das eine sind Deobandis, das andere sind Salafisten, auch zwei. Die sind ungefähr so heterogen aufgestellt wie wir autonom in Deutschland, also ohne dass sie jetzt irgendeine emanzipative Ausrichtung hätten. Die sehen sich in Konkurrenz in England zu einer ganz anderen, noch viel größeren islamistischen Bewegung, die allerdings politisch nicht auftritt, das ist die Tablighi Jamaat. Die Tablighi Jamaat hat diesen starken Charakter, also es sagt auch der Name selbst aus, die eigenen Muslime zu missionieren, damit das wieder richtige Muslime werden. Die auch zum Beispiel mehr oder weniger sagen, Moslem wird man erst, wird man nicht durch Geburt, sondern durch die entsprechenden Werte, die man vertritt und durch den und durch diesen, also nicht, dass man jetzt sagt, wie man richtig betet. Die sagen auch, fünfmal am Tag falsch beten bringt einem überhaupt nichts, wenn man nicht diese Erkenntnis hat, das im wahren, aufrichtigen Glauben zu tun, Liebe zu Gott, wie auch immer. Die auch sehr stark karitativ und sozialmissionarisch aktiv sind. Tablighi Jamaat hat ungefähr 17 Millionen Mitglieder. Also um euch mal ein Beispiel zu geben, wie groß die sind. Jamaat Islami ist eher eine Partei in Pakistan, in Bangladesch, auch in Indien, haben allerdings bedeutend weniger Mitglieder. Die hatten ihre richtig starke Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren in Pakistan. Und auch um auf die strategische Ausrichtung zu kommen. Strategische Ausrichtung aller Islamisten ist es, zunächst einmal die Moslems zu remissionieren in ihrem Sinne. Also über die verschiedenen Möglichkeiten, darauf will ich jetzt nicht im Näheren eingehen. Und zwar vor allem darauf, indem sie Einfluss auf die Erziehung der Moslems nehmen. Das geht am einfachsten hier, entweder durch Moscheevereine oder indem man einen islamischen Religionsunterricht nach ihren Gesichtspunkten durchzieht. Es gibt da zum Beispiel die Mülli Görresch, die überall beteiligt sind an irgendwelchen Integrationsgipfeln, von denen man sagt, ihr repräsentiert die Ausländer. Also es ist ohnehin ein Witz. Man sagt, Mülli Görresch repräsentiert Ausländer. Also deswegen nimmt man sich jetzt einen muslimischen Verband, weil die Ausländer repräsentieren. Dann wird der Ausländer direkt zum Moslem und im Endeffekt dann gleich wieder zum Türken oder zum Araber. Also andere Ausländer kann man sich da gar nicht vorstellen. Und was dann auch interessant ist, wenn man sich das Repräsentative anguckt, wir haben 3 Millionen Moslems und Mülli Görresch hat etwa 20.000 Mitglieder in verschiedenen Moscheevereinen. Geht das mit dem türkischen Staat eigentlich? Nee. Du hast vorher gesagt, dass die vom türkischen Staat... Die werden finanziert. Die sind nicht vom Staat, von der Partei. Mehr von der Partei als vom Staat. Also wir wissen ja noch nicht einmal, ob die AKP-Partei überhaupt ihre Legislaturperiode überstehen wird. Und zur Interpretation, hier noch kurz, um das Ganze zusammenzufassen. Es gibt ein relativ indifferentes Bild bei den Rechtsextremen. Das heißt, es gibt da keine einheitliche Linie. Wir haben einerseits unter vielen Ablehnungen, aber einige andere sehen eben ihre ideologischen Gemeinsamkeiten, die sie ziehen, die ich bereits genannt habe. Geopolitik, Gesellschaftsbild, Selbstbehauptung, Antisemitismus. Jetzt glücklicherweise, sowohl für Moslems, als auch für uns, als auch für den Rest der Welt, ist es so, dass es keine festen Kooperationen gibt, sondern nur andersbezogene. Es gibt einige Rechtsextreme, die nach Kooperation suchen, allerdings eher auf wenig Resonanz stoßen, eher bei diesen verwilderten islamischen Intellektuellen wie Ahmed Huber, wie vielleicht noch Fethullah Gülen. Allerdings für islamische Großgruppen, wie ich sie genannt habe, sind Rechtsextreme hier in Europa vollkommen unbedeutend. Das hat auch damit zu tun, dass sich deren programmatische Ausrichtung verändert hat. Viele sind angetreten mit dem Ziel, wir stürzen diese verschiedenen Staaten und machen dann unser eigenes System. Jetzt ist es so, wir partizipieren an diesem Staat, wir fordern unsere Rechte ein und setzen auf dem Weg dann unsere programmatischen Punkte durch. Und dafür sind Rechtsextreme vollkommen unbedeutend. Ja, dann bin ich auch soweit fertig. Also... Ich weiß nicht, habt ihr also vielleicht zuerst Nachfragen und dann Kommentare oder Diskussionen? Ich weiß, ich habe hier einige Gruppen genannt, Diobandis. Ich stelle die Frage nicht umgekehrt. Du hast gesagt, von der Sicht der Islamisten zu den Nazis und jetzt von den Nazis zu den Islamisten. Was ist umgekehrtes Interesse? Also, das können wir auch zusammen. Von den Nazis zu den Islamisten? Oder ist schon erschöpft? So. Naja, ja. Am Schluss gesagt, aus der einen Sicht ist es uninteressant, aber ist es umgekehrt genauso uninteressant? Nee, ansonsten würden sie ja nicht so viel publizieren, dass man so viele Gemeinsamkeiten hat. Wir sehen ja ihr Interesse darin, eben vor allem geopolitisch, auch globalisierungskritisch. Also man muss dazu sagen, wenn Rechtsextreme von Globalisierung sprechen, also es gibt keine rechtsextreme Wirtschaftstheorie. Alles, was sie über Wirtschaftstheorie wissen, haben die von uns, indem sie es mehr oder weniger direkt abschreiben. Aber weil sie ja keine antikapitalistischen also viele nicht diesen antikapitalistischen Zielrichtung haben wie wir, die da auch gar nicht das Problem sehen, nennen Sie es einfach nur Globalisierung. Die Globalisierung ist hier und da und für alles verantwortlich. Die Globalisierung führt dazu, dass wir eine Klassengesellschaft haben, dass alles warenförmig ausgedrückt wird. Vor der Globalisierung, da war alles noch super. Und hier sehen Sie dann eben einerseits, wir und die Islamisten, wir führen einen gemeinsamen Kampf. Wir gehören zwar nicht zusammen, aber wir sind gemeinsam, deswegen müssen wir irgendwie verbündet sein. Und das ist eigentlich das Interesse. Weil man ja selber eher in einer marginalen Position ist und sich da und da nach Verbündeten ausschaut. Auch das Interesse, hier seinen Revisionismus verbreiten zu können. Wofür man ja hier in Europa praktisch keine Plattform findet, allerdings dann eher in vielen islamischen Staaten oder im Internet. Warte mal, da drüben. Ja? Wie sieht es mit dem Rassismus bei Islamisten aus? Wie weit ist sowas verbreitet? Weil meine Frage wäre auch, wenn die Islamisten jetzt Kooperation mit den deutschen Faschisten ablehnen, tun sie das bloß aus dem Grund, weil, wie du gesagt hast, weil sie die als so unbedeutend, als Bewegung und als Macht ansehen? Oder auch, weil sie den Rassismus der Faschisten ablehnen? Oder also inwieweit beschäftigen sie sich eigentlich damit und beziehen das dann eben vielleicht auf sich und wollen dann mit den Faschisten nichts zu tun haben? Also auch da, also eins, was ich jetzt natürlich vergessen habe, das war in den 70er Jahren in der Türkei. Es haben sich da zwei große Gruppen rausgebildet im mehr oder weniger Bürgerkrieg. Das eine waren die Grauen Wölfe, die auch hier sehr aktiv sind, also die Ölkücüler, die hier ihre bewaffneten Banden haben. Und die haben dann in den 70er Jahren, die ja diesen starken Rassismus haben, starken Nationalismus, die dann auch in den 70er Jahren eine Kooperation mit den Islamisten eingegangen sind, die Al-Kincila heißen, also diese islamistischen Schlägertrupps. Und Erdogan kommt zum Beispiel aus so einem Schlägertrupp. Also man sieht da, dass zum Beispiel die AK-Partisse das gar nicht hat. Die zum Beispiel auch sagen, wir sind ja keine Antirassisten, wir diskriminieren keine Kurden, nur kurdischer Nationalismus, der passt nicht, denn wir sind eine islamische Gemeinschaft. Was man allerdings hat, dass auch zum Beispiel von Seiten von Islamisten der Rassismus innerhalb arabischer Gesellschaften oder islamischer Gesellschaften, also wenn von Rassismus die Rede ist, dann unter Moslems, wenn sich zum Beispiel indonesische Moslems über Rassismus unterhalten, dann geht es vor allen Dingen nicht um den Rassismus von der British National Party, die indische Immigranten in England zusammenschlagen, sondern da geht es auch vor allen Dingen um den Rassismus von Arabern gegenüber den Arbeitsmigranten in Saudi-Arabien. Also wer vielleicht mal in Saudi-Arabien war, in Dubai, Kuwait, das arabische mächtig ist, der wird erleben, was richtig üble Diskriminierung ist, wie man die Leute dort verächtlich machen, nur weil sie eben aus Pakistan, Indien, Indonesien sind und die falsche Hautfarbe haben, bei denen das auch sprachlich rauskommt. Auch in Nordafrika, da sind das dann eher Schwarzafrikaner, obwohl die gleiche Religion haben. Das heißt, selbst auf den Rassismus beziehen die sich in ihren eigenen Gesellschaften kritisch und sagen allerdings als Gegenstück, wir sind doch eigentlich alle Moslems. Warum diskriminiert ihr uns? Und wenn wir eigentlich seid ihr ja gar keine richtigen Moslems. Und jetzt auch noch direkt auf den Rassismus der Faschisten. Dazu habe ich was in Pakistan gefunden. Da ging es um die Debatte, sollen Immigranten in England, also heißen dann Non-Resident Pakistanis und Non-Resident Indians, mit der British National Party, weil die British National Party weil man mit denen sehr viele konservative Elemente teilt, nämlich bekämpfende Kriminalität, Sauberkeit, Ordnung, Familienbild, Rollenbilder, soll man mit denen eine Kooperation eingehen, soll man sich mit denen treffen? Und dann wurde von verschiedener Seite kritisiert, nee, die sind rassistisch, die wollen uns ja nicht. Und dann haben dann vor allen Dingen etwas Höhere gesagt, naja, an sich den Rassismus, der ließe sich da vielleicht überwinden, aber die British National Party ist vollkommen unbedeutend. Und da habe ich das dann eben auch wörtlich gefunden. Allerdings, Publikation liegt in Pakistan, kann ich jetzt nicht direkt zitieren. Entschuldigung, nochmal die Nachfrage, aber beziehen die sich auf irgendwas von wegen, also Hautfarbe hast du schon gemeint, das ist genau. In der Rassismus... In islamischen Gesellschaften. Desto dunkler jemand ist, vielleicht desto weniger wert ist er. Also hat das schon noch was mit helle Hautfarbe, blaue Augen ja, zu also blaue Augen jetzt natürlich nicht, aber helle Hautfarbe. Okay. Es gibt ja... Das ist tatsächlich der Rassismus. Ja, aber was ich bloß jetzt kenne aus 60er, 70er Jahren in den USA, Nation of Islam, ist halt dann wieder was komplett anderes. Ich kann mich damit nicht aus, deswegen sage ich dazu auch lieber nichts. Vielleicht kennt sich jemand anderer aus, dann kann der mir die Frage. Da ging es dann darum, desto dunkler jemand ist, desto mehr ist er wert. Ach so. Also, Je dunkler sie waren, desto weniger vermischt waren sie mit den Weißen und umso mehr. Ja, genau. Also da wurde Malcolm X war bei der Nation of Islam und der war eben auch schon fast ein Mischling und fast schon zu hell und da gibt es eben. Allerdings geht das dann eher so auf Marcus Garvey zurück, der Antikolonial-Schriftsteller war, eben in Jamaika, in der Karibik. Ja, also deswegen, so richtig der islamistische Bezug lässt sich da eigentlich nicht ziehen. Aber ich bin da auch kein Experte. Ja, bitte. Wobei bei Nation of Islam, das geht ja auch so weit, dass es da zu einer Kooperation auch mit dem Ku Klux Klan kommt, weil die sich bei der sogenannten Rassentrennung einig sind. Wir haben sich einmal getroffen, der Gabi und der Ku Klux Klan. Ja. Du hast vorher sehr stark Bezug genommen, wo ich was gesagt habe, da habe ich jetzt kein Zitat gefunden oder kein Beleg oder so. Ich glaube, es gibt eine Ebene, dass man guckt, was so ideologische Übereinstimmungen sind. Das ist wichtig. Aber die Frage des Interesses, was dahinter steht, ist vielleicht auch übergehen. Weil ich glaube, für die Nazis oder für Imperialisten überhaupt ist eine entscheidende Frage, jenseits von Papierformulierung, was nützt uns? Und wer nützt uns? Ja? Wenn man sich da die Geschichte anschaut von den deutschen Nazis, wo die Macht hatten, 1933, 1945, wie die vorgegangen sind, das machen wir vielleicht noch zu wenig, die Publikationen durchgucken, da gibt es Bücher noch und noch, der Befreiungskampf der arabischen Völker gegen den britischen Imperialismus. Das sind Titel, wie man denkt, das muss in einem anderen Verlag oder irgendwas erschienen sein, das sind aber Nazi-Bücher. Und das war denen scheißegal, irgendwelche Ideologie. Die haben gesagt, unser großer Plan ist Weltherrschaft. Unser Hindernis ist damals vielleicht die Briten in diesem Gebiet mehr als die Amerikaner, weil die Briten haben das dominiert gehabt. Alles, was die Briten schwächt, nützt uns. Nehmen wir mal eine Ausnahme, das wäre wirklich eine klar revolutionär-kommunistische Revolution, weil da hätten sie Schwierigkeiten, glaube ich, weil das ihnen dann auch entzogen ist. Aber mit der einen Ausnahme, sagen die, alles, was uns nützt, wird propagiert und so. Deshalb haben sie diese Leute, egal welche Plattform die vertreten oder so, instrumentalisiert. Hätten die Rommelarmee, hätten die diese Gebiete erobert, wäre es der Bevölkerung dann sehr schlecht gegangen. Die hätten natürlich keine Religionsfreiheit gehabt oder vielleicht doch in so einer Art von untergeordneten Status. Das wäre auch möglich gewesen, aber auf jeden Fall sie wären Arbeitssklaven des Deutschen Reiches gewesen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja? Allerdings. Und dieser Punkt, diese Riesendimension, die damals offensichtlich war, die sehen wir heute nicht, weil wir denken, heute ist alles ganz anders. Ja? Aber wenn man nicht nur die Illuminaten als Kleingruppe nimmt, sondern wenn man nimmt, dass es international große Konflikte gibt und dass Deutschland sich da dick macht, dann artikulieren die Nazis etwas, das auch im Größeren stattfindet. Ja? Ich meine, dass die Merkel-Regierung auch ziemlich stark sich auf die Erdogan-Seite stellt. Ja? Das ist kein Zufall. Da ist eine Stoßrichtung gegen die USA mit drin. Ich glaube, da kann man sich vielleicht einigen oder nicht, aber man müsste es zumindest diskutieren. Und diese Interessensachlage, ich glaube, das ist das Tiefste, wenn man die Nationalzeitung anschaut, da wird propagiert, Michael Moore, War About the People. Er hat solche Bücher propagiert. Da schreibt der Sohn von Yehudi Menuhin, wie ich ihn sehe als Jude. Ja, die haben natürlich wollen die Juden umbringen, aber wenn es ihnen nützt, machen die das. Und diese Dimension, glaube ich, muss man immer noch mal sehen, jenseits des Papiers. Und da ist natürlich schon recht. Ich wollte zu ergänzen, dass ist direkt der Stefan? Ja. Wolltest du was anderes sagen oder direkt darauf ihn entgegnen? Nee, ich wollte nochmal. Dann ziehe ich ihn jetzt einfach mal vor, weil er direkt was darauf entgegnen will und dann dich dahinter. Nur ergänzen, dass die deutschen Nazis sich ja durchaus in dieser Tradition sehen. Also Marcel Röll hat, als die geplante Demonstration zur Gustav-Magnet-Platz war, in Frankfurt ja nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Gründen, einen positiven Bezug auf die muslimischen SS-Divisionen genommen und auf diese Tradition eines Bündnisses. mit dem Scheich von Jerusalem, dem Mufti von Jerusalem und dergleichen. Also dort ist sehr klar, dass wir knüpfen an diese Tradition an und mein Eindruck ist auf der anderen Seite, genauso wie du es gesagt hast, wird diese Tradition eher abgestritten. Also der ist durchaus ein Vorbild oder gehört zur Ahnengarde, wie sagen wir mal, palästinensischen Truppen. Dessen Nazi-Bewaffnung sind natürlich eher hinderlich und werden höchstens mal als am Rande erwähnt, als dass sie er hat keine andere Möglichkeit hatte und sich dafür einnahmen muss oder sowas, kommt am Rande oder ein schlechtes Bündnis geschlossen hat, um in Großbritannien kämpfen zu können, so, wenn es überhaupt erwähnt wird. Ja, bitte. Ja, also einmal vereinnahmen, das war ja gestern nochmal bei der Abschlussveranstaltung, der Mensch von uns Ganze hat ja klipp und klar, oder ich weiß nicht, ob es eine andere Diskussion war, man muss halt gucken, wie weit die Inhalte übereinstimmen. Und wenn ich hier am Mülleimer am Platz gefundenen deutschen Buchdienst von Gerhard Frey blättere und hier den Muin hier lese, der ja regelmäßig in der Deutschen Stimme schreibt, der auch bei der Beerdigung von dem, bei der Geburtstagsfeier in Borna jetzt war, bei dem SS-Helden, den sie da jetzt gefeiert hat, man kann es im Video online sehen, da gibt es inhaltliche Überschneidungen, das muss man halt herausarbeiten. Das ist ja auch meine Frage eigentlich, weil in der Ankündigung ging es ja unter anderem halt auch, glaube ich, hier wird erwähnt, zum Beispiel Reflexionismus-Konferenz Teheran. Ich finde das, fand das alles interessant, das kannte ich alles so noch nicht in dem Kontext, aber ich hatte halt auch gedacht, dass ein bisschen konkreter wird, sagen wir mal, Frings, Töpfer und so, die einzelnen Teilnehmer, die in Teheran waren und dann die Kooperation vom Muslimmarkt mit halt Ochsenreiter. Also ich weiß nicht, ich kann es ein bisschen ausführen für die Leute, die ganzen Namen nicht wissen, weil ich will nicht Name-Dropping machen. Manuel Ochsenreiter war eine führende Person in der Jungen Freiheit und hat die Deutsche Militärzeitschrift übernommen. Das ist eine zweimonatlich erscheinende Waffenmagazin, das ist das Heftigste, was es auf dem deutschen Markt gibt, da inseriert die gesamte Nazi-Szene drin und er hat Deutsche Militärzeitschrift, kriegst du an jedem großen Bahnhofskiosk, da hat sämtliche Verteidigungsminister da reingeholt mit Interviews, der hat während der WM den TU-20er da reingeholt, der hat den Schönbohm interviewt, das war noch vor seiner Zeit und er hat den Schulterschluss mit den Muslimmarkt-Brüdern, den Özgürz-Brüdern aus Delmenhorst gemacht, die regelmäßig in Berlin die Al-Quds-Demo organisieren. Die haben sich gegenseitig porträtiert, interviewt und ich kann nur sagen, für jeden, was ich empfehle, ist die Interviewseite des Muslimmarkts. Das ist das Who is Who der Muslimmarkt. Muslimmarkt, muslim-markt.de. Das ist das Who is Who der Holocaust-Leugner, der Islamisten, der Durchgeknallten, das geht bis Norbert Blüm oder Christoph Hölzel, der jetzt halt gerade in Berlin sein Verschwörungsbuch beim Kai Unius Verlag vorgestellt hat und aktuell der Scher, der SPD-Linke, der jetzt gerade bei Maybrit Illner in der Talkshow saß. Solche Leute geben Deutschlands bekanntesten islamistischen Durchknallern, die heftigsten deutschen Islamisten, geben die Interviews. Genauso, ich meine, Mutter Wilde hat dem Islamischen Zeitung ein Interview gegeben, da fragt man sich, ticken die noch alle richtig? Also Abu Bakr Rieger. Das war, glaube ich, noch, als Riegers Rede jetzt im Internet war, wo er da diese berühmte Rede, und das war davor oder danach, weiß ich jetzt nicht. Aber die knallen alle durch. Ich meine, Elsässer hat den auch ein Interview gegeben. Und ich meine, ich war auch auf der Veranstaltung in Berlin von der Friedensbewegung zum Iran, wo es sogar dem Nix Brauns den durchgeknallt so heftig war, was der Langtaler erzählt hat, dass die Hamas und die Hezbollah unsere Bündnispartner sind. Und man mit dem, da hat sogar der durchgeknallte Nix Brauns in der Jungen Welt geschrieben, naja, so, das ist ja nicht jetzt ganz unsere Linie. Aber der Typ neben mir hat die Gebetskette neben Langtaler durchgezogen und da habe ich nur gedacht, neben mir sitzt die neue antiimperialistische Zelle, beziehungsweise diese Kameraden, die jetzt gerade alle Medien bestimmen, ne? Hier in der Süddeutschen liest man ja, was sie so alles gequatscht haben, während sie die Bombe gebastelt haben, die irgendwie hundertfache Wirkung hat von denen, die in der Londoner U-Bahn abgegangen sind. Und dann erzählt in Berlin auf einer Veranstaltung zum Thema Überwachung und Kontrolle Konstanze Kurz, die ich sehr schätze, weil die beim Chaos Computer Club eine der fittesten ist, und sagt doch, diese Sauerlandfritzen, die sich der Schäuble zusammengebastelt hat, das war dieselbe Logik von dieser Freiheit statt Angst-Demo, die da jetzt wiederkommt, das war die gleiche Logik, wie ich sie hier bei unseren Verschwörern, die jetzt zwei Tage ganz Berlin schob, also Broschers von Bülow und Elsässer. Und Elsässer ist Lafontaine sein Lautsprecher und Lafontaine will, ja, und so weiter. Es ist zu komplex alles und das alles so schnell und das ist zu schnell und Du siehst ja in allem irgendwo etwas, wo man sich andienen will. Jetzt sehe ich da allerdings eher das Problem darin, dass die meisten Leute sich damit überhaupt gar nicht auskennen. Das ist das Problem. Das heißt, dass man das halt, ich meine, du hast es jetzt hier schön transparent gemacht, ich kriege den nächsten Laptop geschenkt, vielleicht kann ich das dann auch bei Pause machen oder in einem Wiki, was ich vorhabe zu machen. Das Problem ist, ich bin ja angefragt worden, ob es Leute gibt, die sich da, also beziehungsweise nicht ich, sondern über meinen Verteiler gelaufen. Da ist Claudia Danschke drin, die den Skandal mit Hitzbut Tahir klar gemacht hat. Die hat gefilmt, als Maler da war. Die war vor Ort, die hat das veröffentlicht und die berät ja auch sogar VS, soweit ich es weiß. Und der Uwe Wolter, der in der Jungle die Artikel schreibt, also diese Experten, die sich noch viel besser auskennen, mit den Namen, die das auch genauso schön hinzaubern können wie du da. Du mal weißt. Ja, und so weiter. Das ist halt leider verpufft im Verteiler, weil ich irgendwie überlesen habe, weil ich nicht wusste, dass es die Konferenz ist und dass man ja, da hätte ich direkt in Anfragen gestellt, damit das nicht untergegangen. Kann man ja vielleicht noch nachholen und so weiter. Jedenfalls, das ist einfach, guck mal, hier ist kaum jemand. Das ist das Problem. Für die wirklichen Details wird man sich kaum interessieren. Wer mit wem und wie und was wirklich abgeht. Das ist dann halt so pauschal, ja, wir müssen uns, ist doch uns egal, wer was anbetet, ob er Scheiße anbetet, nicht. Dann wird nur noch mit dem Bauch argumentiert. Aber wenn man hier dann die Fakten hat, das kippte dann gestern Abend weg, weil da war dann nur so noch so, ja. Und das finde ich dann krass, deshalb habe ich dann auch gesagt, Schweine war einfach cool, ich wette daran, dass man auch solche Sachen auch offenlegt. Und nicht erst dann, wenn es aus dem Publikum angesprochen wird. Naja, das Problem ist ja vor allen Dingen die rege Unkenntnis. Ich nehme mal an, ich habe jetzt hier heute auch einige Sachen genannt, die ja den meisten Leuten unbekannt sind. Ich habe ja zum Beispiel auch, also um jetzt mal an dir ein wenig Kritik zu üben, ohne dich jetzt verletzen zu wollen. Wenn du zum Beispiel von Islamisten sprichst, dann ist da irgendwie Religion. Wenn ich von Islamisten spreche, dann benenne ich hier politische Bewegungen, die ihre Ziele haben. Welche Ausrichtung die haben, welche Programmatik die haben, wie die das umsetzen wollen. Und um ihre jeweiligen Inhalte geht's, also dass die jetzt gläubig sind, geht's mir jetzt gar nicht, sondern nur, was haben die vor und vor allen Dingen, was haben die mit Moslems vor. Denn das, was die hier vorhaben, geht vor allen Dingen Moslems hier an. Es geht auch Moslems dort an. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier frage, was ist das größte islamistische Verbrechen, höchstwahrscheinlich werde ich dann World Trade Center hören. Ich war zum Beispiel, als hier die Mohammed-Karikaturen waren, in Bangladesch. In Bangladesch gab es eine Großdemonstration gegen die regierenden konservative Partei, die mit der bangladeschischen Ableger der Jamaat-e-Islami koaliert haben. Ableger der Jamaat-e-Islami haben in Bangladesch den in den 2000ern größten Anschlag verübt. Die haben innerhalb von einer halben Stunde 500 Bomben gezündet, mit höchstwahrscheinlich 10.000 Toten. Etwas, was hier vollkommen verpufft ist. Hier wurden zeitgleich im ZDF Demonstrationen aus Warschau von 7.000 Islamisten gezeigt, gegen die Mohammed-Karikaturen. Zur selben Zeit waren in der Hauptstadt Dhaka fast 20 Millionen Menschen auf der Straße, um gegen die zu demonstrieren. Im Übrigen durchaus auch Moslems. Das kann ich zum Beispiel zum kulturalistischen Deutungsmuster, wie ich sie mal von dir gehört habe, das kann ich damit nicht in Einklang bringen. Und jetzt sagst, Religion führt dazu, dann habe ich einerseits hier diese Islamisten, die vor allen Dingen ihre muslimischen Glaubensbrüder abschlachten. Also wenn so auf einem Basar in Bangladesch die Bombe hochgeht, das sieht dann etwas anders aus. Und in Reaktion darauf sind dann die Moslems selber auf die Straße gegangen. Und mit diesem kulturalistischen Deutungsmuster, Religion führt zu irgendeinem Verhalten, da kann man eigentlich nicht arbeiten. Aber das allergrößte islamistische Verbrechen war der Völkermord in Bangladesch 1970-71, bei dem zwischen 2 und 5 Millionen Menschen ermordet wurden. Unbekannt. Kannst du das nochmal konkretisieren, wo du jetzt mir dieses kulturalistische Deutungsmuster zuschreibst? An welchem Punkt? Können wir Diskussions? Kannst du mir das einfach, mit dir rede ich gar nicht. Ja. Du hast vor allen Dingen in den vergangenen beiden Tagen dich sehr darauf bezogen, dass das Problem an Religion ist, dass es eine Handlungsanleitung gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, er sei Moslem, er ist gläubiger Moslem, dann wird das in dieser Methode dazu führen, dass er bei dir sofort zum Islamisten wird. Das ist eine Unterstellung. Hat er gesagt. Wann habe ich das wohl gesagt? Ach komm, ich bitte dich. Ja. Das ist der Kulturalismus. Ich kann es auch völkisches Denken nennen, denn so heißt es ja eigentlich. Du konstruierst ein Wesen einer Religion und unterstellst das, dass das alle Moslems haben würden. Quatsch. Doch, das ist genau die Kritik, die in den vergangenen beiden Tagen an dir laut geworden ist. Ja, mag ja sein, aber du musst mal fundiert da irgendwie rüberbringen als nicht pauschal und dann irgendwie ach und nee und tralala. Es gibt doch Tonbandaufzeichnungen von den Veranstaltungen, kann man ja dann gut anhören. Ich meine, ich finde es lächerlich, weil... Ich finde das nicht lächerlich. Ich bin für Differenzierung, für genau angucken. Ich habe gesagt, ich war am Tag der offenen Moschee, der einen Moschee, genau wie der kurzen Moschee. Und ich bin dann für das genau, sich differenziert mit den Sachen zu beschäftigen, was die wenigsten Leute machen. Du machst es, aber dann kommt gleich so ein Hammer irgendwie, abstempeln und gehst dann nicht auf die Details ein. Das, wo ich nachfrage, du, bei dir hört sich das alles so an, als würdest du nur Sachen heraussuchen, um deine eigene Position zu bestärken. Quatsch. Das habe ich bei Georg gestern erlebt, dass er das Ziel schon fertig hat und zusammenlastet, dabei keinsterweise ergebnisoffene Recherche. Das war die Methode, wie es Bröckers und Co. machen. Sie haben das Ergebnis fertig und suchen sich im Netz und anderswo zusammen, was sie brauchen. Und ich gehe da anders dran. Ich gehe ergebnisoffen ran. Ich habe da kein fertiges Urteil. Ich habe null Ahnung vom Islam. Ich bin da auch bei dem Film am ersten Tag kurz drin gewesen. Wenn ich dann aber in jedem zweiten Satz sage, Gott ist groß, Allah, tralala, ich habe keine Lust mehr, dieses Gesülze drei Stunden reinzuziehen. Keine Lust mehr, das reinzuziehen. Ich gehe auch nicht in die Kirche und marter mich da drei Stunden lang. Wenn ich am Südstern in die Berliner Gaga-Kirche da gehe und die sind da alle in Ekstase, dann reicht mir das irgendwie da fünf Minuten drin gewesen zu sein. Und dann sage ich mir, und vor der Tür steht der schwarz-rot-gold von vorne bis hinten beklebte Wagen, dann sage ich mir, das ist eine durchgeknallte Freikirche. Gemeinde, dann recherchiere ich im Netz und kriege Hintergründe und Zusammenhänge und wie die vernetzt sind. Und da muss ich mir nicht fünf Stunden das Gebet anhören, aber Gott ist super, Gott ist toll, um da irgendwie noch jetzt Religionsexegese zu machen. Die haben für mich an einer Klatsche und damit fertig. Ich bin halt ein Rationalist und ich habe keine Lust irgendwie jetzt Theologie zu studieren. Das machen andere Leute, die kenne ich, mit denen tausche ich mich, mit denen tausche ich mich aus, von denen lasse ich mich informieren. Und ich bin immer, wenn ich etwas keine Ahnung habe, dann beziehe ich mich auf Leute, die mehr Ahnung haben. Aber ich mache dann nicht irgendwie, dass ich dann sage, ich habe den durchspielt, dann gebe ich zu, dass ich da keine Ahnung habe. Aber mir so einen Stempel aufzudrücken, ich hätte da schon alles klar und fertig, und das ist unfair. Weil du jetzt auch von den Heinersdorfern da irgendwie, Panada, ist ja egal. Ja, genau. Ich glaube, er wollte. Das Problem mit den Fakten und der Unkenntnis der Fakten. Die Frage ist auch, in welchem Zusammenhang Fakten natürlich interessiert. Und es gibt halt meiner Meinung nach zwei Extreme. Die einen, Älteste und Co., die sagen, boah, ich kann dir Fakten nennen, Deutschland ist total unterwandert von den Heuschrecken. Die Deutsche Bank ist schon ausgehöhlt. Das ist alles schon, ich habe da Fakten. Ja? Und das ist, die sagen, Deutschland wird von außen betrogen, was will er die deutsche Nation stärken? Ja? Und in dem Zusammenhang trägt er wahnsinnig verrückte Fakten zusammen. Es gibt andere, die sagen, ja, Deutschland wird unterwandert vom Islam, ich weiß es, ja, und suchen da wie verrückt die Krümel zusammen. Und diese Tradition, dass Deutschland von außen, egal wie, früher diese Supermächte oder Sozialimperialismus bedroht Deutschland, jetzt müssen wir uns irgendwie verteidigen, immer geht es um die Verteidigung. Es landet eigentlich immer da, dass man an die Nation appelliert, irgendwie an Deutschland oder auf jeden Fall in dieser oder jener Weise versucht, auf den Schoß der Herrschenden zu hüpfen, schützt mich vor dieser äußeren Gefahr. Und diese unzählige Tradition, ja, da muss man durchbrechen. Deshalb finde ich, muss man die Fakten halt im Zusammenhang einfordern. Ich finde, der Zusammenhang ist wirklich, dass in Deutschland, das ist ein mächtiges kapitalistisches, ich sage auch imperialistisches Land, das seine Interessen hat. Und das ist Quatsch zu denken, dass es morgen amerikanisiert wird. Das ist Quatsch, dass es morgen islamisiert wird. Und in diesem Rahmen, finde ich, muss man das einordnen. Und ich finde das unheimlich wichtig. Und ich fand das auch und kann das unterstützen, all was du so gesagt hast über diese Fakten und Zusammenhänge. Aber das muss man halt dann doch einordnen, damit es nicht verrückt wird. Und dann gibt es halt immer welche, die dann eine Seite verabsolutieren und aus dem Rahmen lösen. Und wenn man genau hinschaut, irgendwann sagen sie immer, ja, dann müssen wir das Vaterland verteidigen. Oder unser Westen wird bedroht. Ja? Das sind wir. Und dann hüpfen sie immer irgendwie in das traditionelle Bettchen, aus dem sie gekommen sind. Moment. Ich habe eine Frage an die Technik. Wie viel Zeit haben wir noch? Es ist jetzt 13.08 Uhr. Okay, dann können wir noch. Dann du bitte. Ich wollte nur zuerst das abklären. Ja, gut, vorweg nochmal, also ich bin erst seit gestern hier. Ne? Ja, ja. Habe also den Freitag nicht miterlebt. Also ich habe gestern hier von Stefan also keine einzige kulturalistische Deutung mitbekommen. Und weil ich mit dem Thema beschäftige, bin ich also für sowas schon sehr stark sensibilisiert. Also insofern fand ich das eben schon als Unterstellung, die zu kritisieren wäre. Also ich kann es mir auch bei den Äußerungen, die ich von ihm kenne, ich habe ihn ja gestern auch erst persönlich kennengelernt, also kenne ein bisschen auch aus dem Mailverteiler, also kann ich mir das ausgerechnet der kulturalistische Deutung in Ketto hat beim besten Willen nicht vorstellen. Eine andere Sache, auf die ich noch hinaus wollte, du hast ja eben Karl Richter erlebt, also dass der Pro Köln mitgegründet hat, aber... Ich weiß es nicht, ja, ich habe das nur irgendwo am Rande gehört. Ich weiß es auch nicht, aber also auf jeden Fall ist er mit Pro Köln-Leuten verwandelt. Also ich glaube, er hatte zusammen mit dem Ruß Deutsche Liga für Freimarkt gegründet. Dass ich in einer Rampe habe, jedenfalls ist er mit Pro Köln-Leuten verwandelt. Und interessant ist ja, dass Pro Köln positioniert sich ja anti-islamisch und Karl Richter ist ja absolut... pro-islamisch. Also das ist ja gerade der Witz. Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Also das ja sehr interessant ist. Wenn man nämlich bei Pro Köln auch ein bisschen näher hinguckt, ne, ist das gar kein so großer Widerstand. Gar kein so großer Widerspruch. Also ich habe zum Beispiel ein Interview von Judith Wölder, der Fraktionsvorsitzenden, das war 2003, also das war vor ihrer Zeit hier als Fraktionsvorsitzende, da hat sie der NPD-Zeitung Deutsche Stimmen ein Interview gegeben, dann hat sie ganz klipp und klar erklärt, ja, Islam außerhalb für Europa, es ist uns eher sympathisch, ne, weil wir da, also was Israel angeht und Politik Israels gegenüber den Palästinensern und was die Amerikanisierung angeht, ne, da ziehen wir ja eigentlich an einem Strang. Also es geht hier wirklich also nicht um eine, hast du ja auch gesagt, es geht den Rechten ja nicht um eine Kritik an islamischen legitimierten Unterdrückungspraktiken, sondern einfach darauf, dass die halt hier noch, dass die Moslems halt nach Europa kommen. Also aber in wesentlichen Inhalten ist sich auch Pro Köln mit den Islamisten einig. Ja, so ist es. Also Karl Richter ist ja Bürgerinitiative Ausländerstopp München. Wurde ja letztens auch verurteilt, weil er Hitlergruß bei seiner Vereidigung im Stadtrat gezeigt hat. Der ist auch, ich glaube, entweder Herausgeber oder Chefredakteur der Zeitschrift Nation und Europa und jetzt auch von der Deutschen Stimme, also dem NPD-Blatt. Beide hat bei dem Film Der Untergang als mitgespielt. Ich weiß. Ja, aber Der Untergang hat ja Udo Vogt und alle möglichen ja. Was jetzt zum Beispiel Karl Richter ist, sagt, ist zum Beispiel, wir brauchen die Islamisten, also den islamischen Kulturkreis, im Kampf gegen die USA. Und die Islamisten sind deswegen interessant, weil die diesen Kampf aufnehmen. Vielleicht noch ein putziges Zitat von Richter, hat er also aus einem Artikel von ihm in der Neonazi-Zeitschrift Junges Forum von Sinnermann. Und da hat er geschrieben, hat er von Deutschen, die zum Islam konvertiert worden sind, hat er Folgendes gesagt, also die Frauen tragen Schleier oder Kopftuch, exotischer, fremder als die Transvestiten, SM oder Gothic-Szene ist das auch nicht, dafür um vieles seriöser, innerlicher, gesünder. Ja, das Zitat habe ich auch gefunden, ich habe jetzt mal den Andreas Molo genommen stattdessen. Ja, ja. Ich weiß, du bist ja ein bisschen später gekommen. Kurz noch, weil wir gerade bei Karl Richter sind, am 20. ist eine Wahlkampfveranstaltung der NPD mit ihm in Augsburg und im November in Unna. Also er ist halt, er war mit trotzdem Hitlergruß, es ist ja kein, bei der Vereidigung hat er den Arm halt richtig gestreckt, also er hat ja kein, es war halt, ja, er ist ja deshalb verurteilt worden, das ging durch alle Medien und vorher war er Mensch bekannt, dass er jetzt auch noch mit Brokollen, also Bürgerinitiative Ausländerstopp und jetzt fährt in der NPD auf einmal. Dass er aber auch von Brokollen ist, das war mir nicht bekannt. Das ist interessant. Es sind jetzt noch inhaltliche Fragen, also Diskussionsbeiträge, Debatten. Und gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.